Entspannungsmeditation mit Musik. Nimm dir bitte das Fläschchen Stress Away und gib 1 bis 2 Tropfen in deine Handflächen. Verreibe nun im Uhrzeigersinn die Tropfen in deiner Handfläche. Und dann bilde mit beiden Händen eine Art Trichter, den du vor deine Nase hältst und tief einatmest. Tauche ein in diesen Duft und atme tief ein. Spüre, was passiert. Vielleicht kommen Bilder. Vielleicht fühlst du ein Kribbeln im Stirnbereich, hinter den Augen. Vielleicht tut sich was in deiner Herzregion. Nimm einfach nur wahr. Fühle da rein. Und lass alles zu. Wenn du genug davon eingeatmet hast und bereit bist für die Meditation, dann bring dich in genau die Position, die für dich die bequemste ist. Das kann im Sitzen sein, mit aufrechtem Rücken. Es kann aber auch im Liegen sein. Fühl dich frei, die Position einzunehmen, die dich entspannen lässt. Und immer, wenn du das Bedürfnis hast, Stress Away einzuatmen, dann tue dies. Nimm deine Hände und führe sie vor deine Nase und tauche ein in die Magie der ätherischen Öle. Lass dich mitnehmen auf eine Reise zu dir selbst. Atme weiter in deinem Rhythmus. Erlaube dir tief einzuatmen und auszuatmen. Dabei darfst du gerne auch Geräusche machen. Gerade beim Ausatmen darfst du alles rauslassen. Alles, was sich festgesetzt hat, kannst du mit deinem Atem nach außen fließen lassen, so wie das Wasser eines Flusses fließt. So können alle Gefühle auch wieder herausfließen. Lass es zu, egal was passiert. Alles ist gut und alles darf sein. Aber lass es zu, und fühle deinen Gefühlen hinterher. Spüre sie, wo in deinem Körper sie dich berühren. Und verweile dort. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. Nimm sie wahr und schicke ihnen deine Energie, die Energie deiner bewussten Aufmerksamkeit. Und atme immer weiter in deinem Rhythmus. Und wenn du deine Gefühle wahrnimmst, dann schaue auch, an welchem Ort du sie schon erlebt hast. Wenn du magst, kannst du gerne zwischendurch deine Hände wieder vor die Nase nehmen und dich von den Ölen begleiten lassen, ganz sanft und liebevoll. Stelle dir den Ort vor, an dem du dich am wohlsten gefühlt hast in deinem Leben. Stelle ihn dir genau vor. Das kann in Bildern sein. Das kann aber auch in Gefühlen sein. Vorstellen. Und lass es groß werden. So groß, dass du dich wohlig, entspannt, behütet, beschützt, sicher, frei fühlst. Du bist die oder derjenige, die oder der für dein Leben verantwortlich ist. Deshalb wähle die schönen Bilder, die schönen Gefühle, all das, was dich gut fühlen lässt, jetzt, in diesem Moment, fokussiere dich auf das gute Gefühl. Und versuche es zu lokalisieren in deinem Körper. Wo befindet es sich jetzt? Ist es größer geworden? Ist es jetzt an einer anderen Stelle? Atme dorthin versorge dieses Gefühl mit deiner Aufmerksamkeit. Und genieße. Bade in diesem Gefühl. Lass es einfach fließen. Durch den gesamten Körper. Dieses gute Gefühl. So wie das Wasser im Fluss. Alles ist im Fluss. Und alles kann auch gehen, kommen und gehen. Das ist der Fluss des Lebens. Und du bist Teil davon. Entscheide bewusst, welche Gefühle kommen dürfen. Die Gefühle, bei denen du dich wohl, geborgen, sicher, frei, geliebt wunderschön. Einfach gut fühlst. Der Fluss. Fließt. Immer weiter. Und er bringt. Er trägt weg. Alles ist im Fluss. Lass es los. Und in dem Maß, indem du loslässt, spüre, wie die Spannung nachlässt. Spüre, wie du schwerer wirst. Fühle deine Fersen, deine Fußsohlen. Deine Oberschenkel, dein Rücken, deine Schultern, deine Arme, deine Hände, deine Nacken. Deinen Unterkiefer, deine Augen, deine Ohren, lass los. Ich dich, wenn ich von 3 bis 2 und 1 rückwärts zähle, dass du bei 1 die Augen wieder öffnest und frisch, erholt und voller Tatendrang zurückkehrst ins Hier und Jetzt. 3, 2 und 1. Reck dich und streck dich jetzt. Und atme durch. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hast dich gut erholt und bist jetzt frisch für alles, was da kommt.